Wenn Sie am Computer arbeiten, sollten Sie diese Wörter kennen. Hören Sie die Nomen und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie die Erklärung. Der Rechner. Das ist ein Synonym für Computer. Der Bildschirm. Bildschirm ist ein Synonym für Monitor. Die Maus. So heißt das Gerät, das auf dem Tisch liegt und hin und her bewegt wird, damit sich der Zeiger auf dem Monitor bewegt. Die Tastatur. Das ist ein Gerät mit Tasten, um Informationen in den Computer zu schreiben. Die Datei. Eine Datei ist ein elektronisches Ordnungssystem für Daten und Dokumente. Der USB-Stick. Ein USB-Stick ist ein kleines externes Speichermedium. Der Speicherplatz. Der Speicherplatz ist die Größe des noch freien Platzes auf einem Medium, um Dateien zu speichern. Der Ordner. Der Ordner ist ein Ordnungssystem, in dem man unter einem Namen verschiedene Dateien speichern kann. Möchten Sie weiter üben? Sie finden dazu Übung 6 in Ihrem Begleitheft.